Ich empfehle euch unsere Schwester Phoebel, die an der Gemeinde in Kenchrea als Gehilfin steht, dass ihr sie im Herrn aufnehmet würdig der Heiligen und ihr in allen Geschäften, worin sie euer Bedarf, beisteht. Ist doch auch sie vielen Beschützerin geworden, so auch mir selbst grüßet Priska und Aquila, meine Mitarbeiter in Christus Jesus, sie haben ihren Hals eingesetzt für mein Leben, nicht ich allein danke ihnen, sondern auch alle Gemeinden der Heiden, ebenso die Versammlung in ihrem Hause. Grüßet meinen treuen Epenetus, er ist die Erstgeburt Asias für Christus. Grüßet Maria, sie hat sich viel um euch gemüht. Grüßet Andronikus und Junias, meine Stammgenossen und Mitgefangenen, sie haben ein gutes Gerücht als Apostel und waren sogar vor mir Christen. Grüßet meinen im Herrn teuren Ampliatus. Grüßet Urbanus, unseren Mitarbeiter in Christus, und meinen teuren Stachis. Grüßet den in Christus bewährten Apelles. Grüßet die Leute von Aristobulus Haus. Grüßet meinen Stammgenossen Herodion. Grüßet die Christen aus dem Hause des Narkissus. Grüßet die Tryphäna und Tryphosa, sie machen sich Mühe im Herrn. Grüßet den Rufus, den Auserwählten im Herrn, und seine Mutter, die auch die meine ist. Grüßet den Asynkritus, den Phlegon, den Hermes, den Patrobas, den Hermas und die Brüder bei ihnen. Grüßet den Philologus und die Julia, den Nereus und seine Schwester, den Olympas und alle Heiligen bei ihnen. Grüßet einander mit dem heiligen Kuss. Es grüßen euch alle die Gemeinden des Christus. Ich ermahne euch aber, meine Brüder, wohl zu achten auf diejenigen, welche Spaltung und Ärgernis anstiften gegen die Lehre, die ihr gelernt habt. Weichet ihnen aus. Denn solche Leute dienen nicht unserem Herrn Christus, sondern ihrem Bauch, und mit ihren schönen Reden und ihrer Salbung betrügen sie die Herzen der Arglosen. Euer Gehorsam ist überall kund geworden, so habe ich meine Freude an euch. Ich wünsche aber, euch weise zu sehen, wo es das Gute, einfältig, wo es das Böse gilt. Der Gott des Friedens wird den Satan unter euren Füßen zermalmen in Bälde. Die Gnade unseres Herrn Jesus mit euch. Es grüßt euch Timotheus mein Mitarbeiter, und Lucius, und Jason, und Sosipatros, meine Stammgenossen. Meinen Gruß an euch von mir dem Tertius als Schreiber dieses Briefes im Herrn. Es grüßt euch Gaius mein Gastfreund, der es auch für die ganze Gemeinde ist. Es grüßt euch Erastus, der Stadtpfleger, und der Bruder Quartus. Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus mit euch allen. Dem aber, der euch stärken kann nach meinem Evangelium und nach der Verkündigung Jesus Christus, gemäß der Offenbarung des Geheimnisses, das durch Weltalter hindurch verschwiegen war, nun aber geoffenbart und mittels der prophetischen Schriften nach der Anordnung des ewigen Gottes bei allen Völkern zum Gehorsam des Glaubens kundgemacht ist, dem alleinweisen Gott, durch Jesus Christus, dem sei Ehre in Ewigkeit. Amen.